Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Martin wird 1931 im Banat geboren, einer Region im heutigen Serbien. Er hat den Krieg als Kind miterlebt und nie mit jemandem darüber gesprochen, was er da gesehen hat. Er wird Maurer, arbeitet auf dem Bau. Zigaretten und Feierabendbier gibt es täglich. Dann lernt er Katharina kennen. Sie heiraten, kriegen 4 Kinder, gehen nach Deutschland. Aus dem Feierabendbier werden manchmal 2. Die harte Arbeit auf den Baustellen geht auf die Hüfte. Mit dem Alter nimmt Martin zu, mit dem Gewicht kommen Bluthochdruck und Diabetes. Mit 59 Jahren muss er in Frührente. Mit 66 lässt er sich die Hüfte operieren. Ein paar Wochen später stirbt Martin plötzlich, mitten in der Nacht. Todesursache: Embolie. Martin war mein Opa. Er hat das Haus gebaut, in dem ich aufgewachsen bin. Im Erdgeschoss wohnte er, im ersten Stock ich. Weil er gerne geschimpft hat, habe ich ihn als kleines Kind liebevoll Motze-Opa genannt. Das hat ihn zum Lachen gebracht. Ich war 12 Jahre alt, als er starb. An die Nacht erinnere ich mich bis heute. Dass mein Opa an den Folgen seines Lebensstils starb und damit Opfer eines traditionellen Bildes von Männlichkeit war, wusste ich damals noch nicht. Auch nicht, dass ich im Laufe meines Lebens noch vielen Männern begegnen sollte, denen eben dieses Rollenverständnis mehr geschadet als genutzt hat. In dieser Sendung werde ich von ihnen erzählen, allerdings ohne ihre echten Namen zu nennen. Manche wollen ihren Namen nicht im Radio hören, andere kann ich nicht mehr um Erlaubnis fragen, weil sie tot sind. So wie mein Opa. Toxische Männlichkeit. Warum Männer Feministen werden sollten. Sendung von Nicole Figocello. Ich sprüh's auf jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Ich sprüh's auf jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Mein Opa war typisch für einen Mann seiner Generation. Körperlich stark, ein bisschen ruppig und ziemlich laut. Ein Mann, der drinnen wenig im Haushalt macht und draußen Hut trägt. Und ein Mann, der seiner 14-jährigen Tochter sagt, sie soll nicht weiter zur Schule gehen. Schließlich sei sie ein Mädchen und werde eh heiraten. Klassische Rollenverteilung eben. Eine Rollenverteilung, aus der ein Männerbild entsteht, das bis heute gilt, sagt die Soziologin Katja Sabisch. Sie ist Professorin für Gender Studies an der Ruhr-Universität Bochum. Also ich denke, dass wenn wir so in die traditionellen Geschlechterrollen oder auch Ordnungen schauen, halt solche Begriffe uns begegnen wie Tapferkeit, Mut, Stärke, Aktivität. Also all das, was historisch gesehen eben nicht weiblich konnotiert ist. Das ist was ich sagen würde, sich doch noch recht hartnäckig hält, dass also sozusagen dieses Jungs weinen nicht, Jungs müssen stark sein, Karriere machen, dass das alles so Bilder sind und Vorstellungen, die doch noch sehr verbreitet sind in den Köpfen. Männlichkeit an sich ist nichts Schlechtes, so wie Weiblichkeit auch nicht gut oder schlecht ist. Aber es gibt ein Bild von Männlichkeit, das destruktiv ist, das Frauen abwertet und Männern Druck macht. Dass Männern, Frauen und nicht-binären Menschen schadet. Die US-amerikanische Männerbewegung gab diesem Männerbild in den 80er Jahren zum ersten Mal ein Label: toxische Männlichkeit. Eine Männlichkeit, die giftig ist. Sie kann die Eltern-Kind-Beziehung vergiften, die Liebesbeziehung oder Freundschaften. Sie kann die Arbeitswelt vergiften, die Gesellschaft, die Politik. And we will make America great again. Im Extremfall führt toxische Männlichkeit zu Gewalt, so wie bei den Randalen in Stuttgart. Toxische Männlichkeit kann auch zu Amokläufen und Terroranschlägen führen. Deutschland ist von einem weiteren, mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in 2 Shisha-Bars 9 Menschen erschossen. Männliche Gewalt richtet sich oft gegen Frauen, zum Beispiel in Form von Sexismus oder in Form von häuslicher Gewalt, so wie bei Nathalie. Das Nächste, was ich halt einfach merke, ist, dass er mich plötzlich am Abend so festpackt, wie er mich noch nie angepackt hat. Also wirklich, das hat wahnsinnig wehgetan, sofort zu dem Zeitpunkt, als er zugepackt hat. Ich habe ihm das auch gesagt, ich habe gesagt, das tut mir weh. Und er hat nicht locker gelassen, im Gegenteil, er hat fester zugedrückt, er hat mich zurückgezogen, er hat gesagt, ich bleibe jetzt hier. Und hat so fest zugepackt, dass ich am nächsten Tag halt wirklich von seinen Fingern blaue Flecken hatte am Arm. Nathalies Geschichte könnt ihr im Generator-Podcast von wegen Familiendrama, was wir über Femizide wissen müssen, hören. Darin zeigt Lisa Pausch, dass Morde an Frauen nicht nur ein Problem in Lateinamerika sind, sondern auch hier in Deutschland. Aber nicht nur Frauen, auch Männer können Opfer von männlicher Gewalt werden. Eine Erfahrung, die der Sozialpädagoge Sebastian Tippe machen musste. Letztendlich war das schon sehr früh in meiner Kindheit, weil ich über den Sport jemanden kennengelernt habe, der aus heutiger Sicht würde man ihn wahrscheinlich als Incel bezeichnen, der sehr übergriffig gewesen ist. Incels sind Männer, die unfreiwillig zölibatär leben. Sie machen Frauen und den Feminismus für ihr Leid verantwortlich, was sich zu einem richtigen Hass gegen Frauen steigert. Diesen Hass leben sie nicht nur im Netz aus, sondern auch im echten Leben. So wie bei den Attentaten in Christchurch, Halle und Hanau. Und ich habe durch diesen Menschen eine langjährige Missbrauchserfahrung machen müssen, die ich dann anschließend auch therapeutisch aufgearbeitet habe. Und das war so das erste Mal, wo ich mit einem sehr, sehr toxischen Menschen Kontakt hatte und mir bewusst wurde, dass das auch was mit der männlichen Rolle und der männlichen Geschlechtervorstellung zu tun hat. Missbrauch, Gewalt, Vergewaltigung und Mord sind die krassesten Folgen von toxischer Männlichkeit. Die Grundlage dafür entwickelt sich schon im Kindesalter, sagt Sebastian Tippe. Er ist Experte für geschlechtersensible Pädagogik und gibt Workshops für Kinder und Erwachsene. Jungen werden so sozialisiert, dass sie zum einen ganz besonders sein wollen, ganz großartig sein wollen, dass sie ihre Privilegien auch nutzen wollen. Auf der anderen Seite lernen sie, dass Mädchen in der Gesellschaft nicht so viel wert sind wie sie und sich deswegen davon ganz stark distanzieren. Also alles, was irgendwie vermeintlich weiblich ist, ist negativ. Und dadurch werden vermeintlich weibliche Eigenschaften wie zum Beispiel Fürsorge, Selbstfürsorge, Umgang mit den eigenen Gefühlen, wird sehr stark abgespalten, oftmals gar nicht erst erlernt. Was letztendlich dann irgendwann zu Frust führt, zu ungesundem Umgang mit den eigenen Misserfolgserfahrungen. Und daraus resultierend dann letztendlich auch wird das zu Wut und kann dann auch sich in Gewalt kanalisieren. Toxische Männlichkeit klingt hart. Keiner will ein toxischer Mann sein. Wie angegriffen sich Männer davon fühlen, zeigt die Reaktion auf einen Werbespot des Rasierklingenherstellers Gillette. Im Januar 2019 veröffentlicht das Unternehmen einen knapp zweiminütigen Film auf YouTube mit dem Titel »We Believe« The best man can be. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Toxic masculinity. Is this the best a man can get? Mobbing, Me Too, sexuelle Belästigung und toxische Männlichkeit. Ist das Beste im Mann? Der Spot kritisiert das Männerbild in Sitcoms und Musikvideos. Man sieht Jungs, die sich bei einem Grillfest raufen und deren Väter am Grill stehen und sagen: Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. Der Film geht auch kritisch mit dem Männerbild in früheren Gillette-Werbespots um. Dann kommt der Turn. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Man sieht Männer, die andere Männer in die Schranken weisen, wenn sie einer Frau hinterherpfeifen. Väter, die ihre Töchter empowern und ihre Söhne davon abhalten, sich zu prügeln. Die finale Botschaft? Hey Männer, seid gute Vorbilder, denn because the boys watching today will be the men of tomorrow. Pathetisch, aber bewegend. Das Video geht viral, knapp 35 Millionen Views, fast eine halbe Million Kommentare. Die meisten davon negativ. Männer, die sagen, sie würden sich jetzt andere Rasierklingen kaufen. Männer, die dem Unternehmen vorwerfen, Kinderarbeit zu unterstützen. Männer, die das Unternehmen beschuldigen, ihre Dislikes gelöscht zu haben. Die Kommentarspalten bei YouTube, ein Spielplatz für beleidigte Jungs. Während meiner Recherche habe ich aber auch im echten Leben immer wieder festgestellt, sogar Männer, die ich als Feministen bezeichnen würde, reagieren abwehrend, vor allem auf den Begriff. Deswegen zwei Dinge vorweg. Erstens, es gibt keine toxischen Männer. Es gibt nur toxische Verhaltensweisen. Anders als bei dem Label alter weißer Mann hat Mann die Wahl, ob er sich toxisch verhalten möchte oder nicht. Und zweitens, das Phänomen ist nicht nur auf Männer beschränkt. Alle Menschen können eine toxische Vorstellung von Männlichkeit haben, egal welches Geschlecht sie haben. Toxische Männlichkeit ist alltäglich und überall. Bei den Kindern auf dem Schulhof, die sich als Mädchen, Opfer, schwul oder Lauch beschimpfen. Beim Alleinverdiener, der finanziell für die sechsköpfige Familie verantwortlich ist und jeden Abend deswegen ein, zwei Überstunden schiebt. Beim Arzt, der sich freut, dass er bei der Bewerbung in der Klinik mehr Chancen hat, weil er nicht schwanger werden kann. Beim Junggesellenabschied in Prag, der mit zu viel Alkohol beginnt und damit endet, dass die Jungs einer Frau Geld geben, damit sie ihren nackten Hintern auf dem Schoß des zukünftigen Bräutigams reibt. Vordergründig sind die Frauen hier die Opfer. Aber diese toxischen Verhaltensweisen schaden auch den Männern selbst. Besonders deutlich wird das am Ende des Lebens, beim Tod. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you alone, boy? Come get me, dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees. He a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? In Deutschland sterben Männer 5 Jahre früher als Frauen. Diesen Gender Gap gibt es, seit man die Sterbedaten nach Geschlecht erhebt, also seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Aktuell liegt die Lebenserwartung für einen Jungen, der 2015 geboren wurde, bei 78 Jahren. Deutsche Mädchen werden 83 Jahre alt. Warum das so ist, weiß die Professorin Gertraud Stadler. Sie leitet das Institut für Gendermedizin an der Charité in Berlin. Wenn wir uns anschauen, woran die Männer denn sterben, dann sind es vor allem Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, also Herzinfarkte, dann Suizide, psychische Verhaltensstörungen, Unfälle, Lebererkrankungen, Diabetes und dann Krebserkrankungen. Also Lungenkrebs ist ein ganz wichtiger Krebs, der bei den Männern stärker prävalent ist. Also alle diese Erkrankungen haben eine Verhaltenskomponente. Das heißt, man kann da was machen, man könnte denen vorbeugen. Dass das Verhalten eine Rolle spielt, zeigt die sogenannte Klosterstudie. Über einen Zeitraum von 100 Jahren wurde die Lebenserwartung von fast 12.000 Mönchen und Nonnen aus insgesamt 11 bayerischen Klöstern mit der Lebenserwartung von Männern und Frauen in der Normalbevölkerung verglichen. Ein interessanter Vergleich, weil die Lebensbedingungen von Mönchen und Nonnen im Kloster ähnlich sind, sagt die Medizinpsychologin Friederike Kendell von der Charité in Berlin. Alle Mönche und Nonnen arbeiten, sie sind kinderlos, sie haben einen relativ klar strukturierten Tagesablauf. Die Versorgung dürfte relativ ähnlich sein und so weiter. Und da kam tatsächlich raus, dass Nonnen eine relativ ähnliche Lebenserwartung haben wie die Frauen in der allgemeinen Bevölkerung. Aber anders hatten die Mönche eine vergleichbare Lebenserwartung wie die Frauen. Also wie Nonnen und Frauen in der Allgemeinbevölkerung, also eine höhere Lebenserwartung als die Männer der Allgemeinbevölkerung. Und das ist schon ziemlich aufschlussreich, denn der Unterschied, der betrug nur noch ungefähr 1 bis 2 Jahre. Also dieser Unterschied geht wahrscheinlich auf biologische Unterschiede zurück. Und der Rest, also die Differenz zu den 5 Jahren, die Männer durchschnittlich kürzer als Frauen in Deutschland leben, den kann man wahrscheinlich wirklich auf unterschiedliche Lebensbedingungen, also ein unterschiedliches Risikoverhalten, unterschiedliches Gesundheitsverhalten, wahrscheinlich auch unterschiedliche Arbeitsbedingungen zurückführen. Wenn Mönche länger leben als Männer in der Normalbevölkerung, was sagt das über das Zusammenleben von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft aus? Ist es für Männer vielleicht besser, wenn sie unter sich sind? Ohne Frauen? Nicht unbedingt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich vielmehr die Art, wie wir zusammenleben, auf die Lebenserwartung von Männern auswirkt. Zwei Wissenschaftlerinnen der Uni Bielefeld und des Robert-Koch-Instituts haben untersucht, wie die Lebenserwartung in den 28 Mitgliedstaaten der EU mit der Geschlechtergerechtigkeit zusammenhängt. Das Ergebnis? Je größer die soziale, politische und ökonomische Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, desto früher sterben Männer. Männer profitieren von Gleichberechtigung. Sie leben länger und auch besser, wie der Blick ins Kloster zeigt. Gendermedizinerin Gertraud Stadler. Was im Kloster wahrscheinlich halt tatsächlich anders ist, ist, dass es da wahrscheinlich weniger Leute im Alter gibt, die praktisch kaum soziale Kontakte haben. Man hat sozusagen diese Klostergemeinschaft weiterhin. Also diese starke Einsamkeit, die man vor allem bei alleinstehenden älteren Männern sieht, die ist im Kloster wahrscheinlich so nicht gegeben. Haben alleinstehende ältere Frauen nicht diese soziale Einsamkeit? Natürlich gibt es auch Frauen, die sich einsam fühlen, aber Frauen sind irgendwie besser darin, ein soziales Netzwerk zu schaffen. Also da gibt es auch diese Studien über Witwen, die sich dann eben doch ein sehr starkes soziales Netzwerk aufbauen, während es älteren Männern oft schwerfällt. Und das ist ein ganz hohes Suizidrisiko. Also diese Einsamkeit, wenn man ganz isoliert ist, weil wofür lebt man dann noch? Suizid ist männlich. 2018 wurden laut Statistischem Bundesamt 76% aller Selbstmorde von Männern begangen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Methoden, die Männer wählen, tödlicher. Bei Frauen besteht häufiger die Möglichkeit, sie doch noch zu retten. Zum anderen gehen Männer seltener zum Arzt. Das heißt, im Falle einer Depression gibt es weniger Chancen, rechtzeitig einzugreifen. Aber der wahrscheinlich größte Unterschied: Männer gehen anders mit Gefühlen um, sagt Professorin Gertraud Stadler. Über Gefühle zu sprechen ist ja ohnehin eine sehr schwierige Sache. Also zunächst mal muss man seine eigenen Gefühle überhaupt erst wahrnehmen, dann muss man sie zulassen, dann muss man sie artikulieren. Und in all diesen Sachen sind Frauen eigentlich besser, sozusagen Gefühle zu spüren, sie wahrzunehmen, sich damit auch vielleicht zu konfrontieren, sie zu artikulieren. Und das hat vermutlich auch damit zu tun, dass Frauen ja immer diese Sorgerolle zugesprochen wird, dass sie sozusagen immer die Antennen haben für die anderen. Wie geht's denen gerade? Wie sorge ich am besten für die? Aber das gibt ihnen dann vielleicht, also Frauen, auch eine größere Stärke, für sich selbst da sorgen zu können. Bei Männern ist es weniger stark entwickelt, aber auch schon ganz früh als Kinder gibt es da dann Unterschiede, dass Männer auch weniger Gelegenheiten haben, das zu üben. Einfach auch aus dieser Rollenvorstellung, Männer sollen stark sein, die sollen keine Schwäche zeigen, die sollen immer cool sein. Ich denke, als Mann hat man weniger Gelegenheit, das zu üben. Ich sprüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich sprüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Von klein auf sollen Männer stark sein, keine Schwäche zeigen. Und wehe, sie wollen Mitglied in der Turnschläppchenbande sein. Viel zu mädchenhaft, zu schwul. Außerdem sollen Jungs nicht weinen. Aber was, wenn sie traurig sind? Was, wenn die Traurigkeit so groß ist, dass es krank macht? Depressionen gelten als Frauenleiden. Frauen bekommen die Diagnose doppelt so oft. Das heißt aber nicht, dass Männer keine Depressionen haben, wie eine Studie mit 500 PatientInnen in den USA zeigt. Bei gleich hohen und klinisch relevanten Depressionswerten bekamen Männer die Diagnose Depression seltener gestellt. Das Problem: Je weniger Männer die Diagnose bekommen, desto größer wird das Stigma für die Betroffenen. Ein Teufelskreis. Aber es gibt Hoffnung, sagt Medizinpsychologin Friederike Kendell. Gerade weil Depressionen ja häufiger auch mit dem Burnout versehen werden. Also ein Burnout ist eigentlich eine Depression nach den Diagnosekriterien. Also die eigenständige Diagnose Burnout gibt es ja nicht, aber trotzdem ist das unter dem Label oft leichter für Männer, das zu akzeptieren und auch behandeln zu lassen. Ein Burnout zeigt ja, dass jemand eben besonders viel geleistet hat, sich besonders verausgabt hat, eigentlich besonders leistungsfähig mal war. Besonders leistungsfähig war Philipp. Philipp wächst in einer konservativen Familie auf. Er macht Abitur, studiert Jura, will Karriere. Die Punkte, die er beim Abschluss braucht, um Richter werden zu können, verfehlt er knapp. Also Anwalt. Er fängt in einer Münchner Großkanzlei an, versucht nebenher zu promovieren. Die Promotion scheitert. Immer häufiger muss er Überstunden machen. Die Kollegen schauen genau, wer wann kommt und wer wann geht. Damit man abends nicht der Erste ist, der Feierabend macht, beginnen viele erst mittags mit ihrer eigentlichen Arbeit. Eines Tages geht Philipp abends nach Hause und sieht nichts mehr. Diagnose: Burnout. Je größer der Geldschein, desto härter die Eier. Dass Männer sich bei der Arbeit so toxisch und destruktiv verhalten, liegt auch daran, wie wir Männlichkeit in unserer Gesellschaft definieren, sagt die Soziologieprofessorin Katja Sabisch. Ich würde schon sagen, dass Männlichkeit auf jeden Fall in der Nachkriegszeit sehr, sehr stark an die Erwerbsarbeit geknüpft wurde und auch noch immer geknüpft wird. Also, dass der Mann eben außer Haus tätig ist, dass er arbeitet, dass er Karriere macht, dass er in ganz spezifischen Berufen tätig ist. Das ist ein Phänomen, was vielleicht vor dem Krieg, als die Industrialisierung vielleicht noch nicht so stark war, da hat man schon anders auch in Familienbündnissen, sage ich mal, und Familienverbünden zusammengelebt und auch gemeinsam gearbeitet. Ne? Zum Beispiel auf dem Bauernhof. Da gab es so eine strikte Geschlechtertrennung, wie wir sie heute kennen, im beruflich und privat, in der Form noch nicht. Mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen? Für Männer selten möglich. Mal blockt der Chef, mal die Frau, Stichwort Maternal Gatekeeping. Und manchmal hindert das eigene Verständnis von Männlichkeit die Väter daran, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Wenn sie denken, sie müssten schließlich die Familie ernähren. Je traditioneller das Männerbild, desto eher überfordern sich Männer im Beruf, wie eine Studie der Uni Heidelberg schon 2005 gezeigt hat. In einem Labor wurde eine Bewerbungssituation nachgestellt. Vorher wurde bei den TeilnehmerInnen abgefragt, welches Geschlechterrollen-Selbstkonzept sie haben. Das heißt, sind sie eher selbstsicher, aktiv und durchsetzungsfähig, alles Eigenschaften, die als männlich gelten, oder sind sie eher fürsorglich, einfühlsam und hilfsbereit, typisch weibliche Eigenschaften. Während des fiktiven Gesprächs wurden sie nach ihrem Stress gefragt, gleichzeitig die körperliche Reaktion gemessen. Das Ergebnis? Geschlechterrollen haben mehr Einfluss auf die Stressreaktivität als das biologische Geschlecht. Personen, die sich eher als männlich beschreiben, sagen, sie sind weniger gestresst, haben aber einen höheren Blutdruck. Vor allem im Vergleich zu denen, die sich eher mit weiblichen Eigenschaften beschreiben. Klaffen Körper und Empfinden so auseinander, kann das gefährlich werden. Zum Beispiel, wenn man seinen Stress unterschätzt und sich dadurch überfordert, bei der Arbeit oder beim Sport. Und weil diese Personen nach außen sicher und gelassen wirken, wird das Thema Stress und Überforderung auch von anderen zu wenig beachtet, zum Beispiel in der Arztpraxis. ÄrztInnen haben einen sogenannten Gender Bias. Es gibt Studien, die zeigen, dass männliche Ärzte es bei männlichen Patienten als unmännlich empfinden, wenn diese sich so verhalten, wie sie es von einer Frau erwarten würden. Also häufiger oder auch wegen Kleinigkeiten zum Arzt gehen. Bei den gleichen Beschwerden empfehlen ÄrztInnen, Frauen 3-mal so oft, sich im Alltag einzuschränken als Männern. Außerdem verdächtigen sie bei Männern seltener die Psyche als Ursache für eine Erkrankung. Mann sein ist ungesund. Toxische Männlichkeit führt zu mehr Zigaretten, mehr Alkohol, mehr Gewicht. Das führt zu mehr lebensbedrohlichen Krankheiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, AIDS, Lungenkrebs oder Leberzirrhose. Gleichzeitig führt toxische Männlichkeit aber auch dazu, dass Männer sich weniger um ihre Gesundheit kümmern. In Deutschland haben Frauen 20 Arztkontakte im Jahr, Männer nur 14. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Männer erst dann zum Arzt gehen, wenn sie schwere Symptome haben, dass sie Wartezeiten und den erhobenen Zeigefinger hassen. Und dass sie ÄrztInnen gegenüber häufiger skeptisch sind. Alles Folgen von toxischer Männlichkeit. Das Gefühl der eigenen Unverletzlichkeit und die Schwierigkeit, Kontrolle abzugeben, hindern Männer mit einem destruktiven Männerbild daran, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gehen sie dann doch zum Arzt, spielen sie die Symptome runter. So wie Osvaldo. Osvaldo ist 1960 in Süditalien geboren und kam als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland. Die Kindheit ist schwierig, es gibt viel Prügel, zu Hause und draußen. Als Jugendlicher beginnt er Sport zu machen. Er trainiert viel, macht Bodybuilding. Nach und nach baut er sich seinen Körperpanzer, so wie seine Idole Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Osvaldo nimmt an Meisterschaften teil, aber anders als bei seinem Cousin, der ein Fitnessstudio aufmacht, bleibt es bei ihm ein Hobby. Er schluckt keine Pillen, spritzt keine Steroide. Beruflich macht er sich als Maler und Lackierer selbstständig. Mit Mitte 20 gründet er seine Firma, hat immer mehr Angestellte. Mit der Größe der Firma wächst die Verantwortung und der Druck. Mit 39 hat er seinen ersten Herzinfarkt. Der Körperpanzer bekommt einen Riss. Nach ein paar Tagen auf der Intensivstation darf er nach Hause und erholt sich. Wird er danach gefragt, wie es ihm geht, sagt er, das war kein richtiger Herzinfarkt. Diesen Spruch wiederholt er 5 Jahre lang. 5 Jahre, in denen er sich weigert, regelmäßig seine Medikamente zu nehmen. Dann folgt Infarkt Nummer 2. Osvaldo ist mein Vater. Toxische Männlichkeit spielte in seinem Leben oft eine Rolle. Als Kind musste er mit seinen Brüdern Hundebabys töten, weil die aus Versehen entstanden sind und keiner sie haben wollte. Noch heute erzählt er, dass ihn das fürchterlich verfolgt hat, er in dem Moment aber cool tun musste. Ich erinnere mich, dass er, als ich klein war, heimlich Bungee-Springen war und den Motorradführerschein gemacht hat. Beides flog auf und er bekam Ärger mit meiner Mutter. Wenn er davon erzählt, dass er sich früher oft geprügelt hat, dann wirkt das immer so harmlos. Als mein Mann während des Studiums mit einer guten Note nach Hause kam, sagte mein Vater zu ihm, solche wie dich haben wir früher gesucht. Will heißen, wir harten ausländischen Jungs haben Streber wie dich früher verprügelt. Weil wir intellektuell vielleicht unterlegen waren, aber körperlich nicht. Wir haben damals über den Spruch gelacht, aber ich weiß natürlich, it's funny, 'cause it's true. Im Kampf gegen die toxische Männlichkeit fand mein Vater im Laufe seines Lebens eine neue Waffe. Humor. Aber die hilft nicht immer. Mein Vater und ich stehen uns sehr nah. Wenn ich sehe, dass seine eigene destruktive Männlichkeit ihm schadet, macht mich das wütend. So wie nach seinem zweiten Herzinfarkt. Meine Mutter und ich hatten die Nase voll davon, wie er mit seiner Erkrankung umgeht. Deswegen holte meine Mutter seinen Hausarzt zu uns nach Hause, damit er ihm ins Gewissen redet. Und damit er seine Infarkte nicht wieder runterspielen konnte, habe ich ihn zum Aufnahmegespräch in der Reha begleitet. Ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch. Der Arzt war ein älterer Mann, osteuropäischer Akzent, wenig Humor. Mein Vater, der Clown, konnte bei ihm einfach nicht punkten. Je mehr Witze er riss, desto ernster wurde der Arzt. Bis er irgendwann innehielt, die Brille abnahm und sagte, Herr Ficuccello, was ist falsch mit Ihnen? Über dieses Gespräch lachen wir heute noch. Wie es aussieht, wenn Männer mit toxischen Verhaltensweisen eine Krankheit bekämpfen, kann man seit der Corona-Krise weltweit in den Nachrichten beobachten. Mit ihrem Macho-Gehabe haben Donald Trump, Boris Johnson und Jair Bolsonaro viele Menschen in Gefahr gebracht und getötet. Laut WHO hatten Anfang Juli in den USA über 130.000 Menschen ihr Leben verloren, in Brasilien über 70.000 und in Großbritannien mehr als 44.000 Menschen. Viele dieser Menschen starben, weil die toxisch-männlichen Regierungschefs Covid-19 nicht ernst genommen haben. Sie haben die Krankheit immer wieder ignoriert, heruntergespielt und den Rat der Wissenschaftler nicht befolgt. Ihr Corona-Management ähnelt sich sehr. Das liegt auch an deren Bild von Männlichkeit, sagt die Professorin für Gender Studies Katja Sabisch. Da spielt das eine große Rolle, auch diese Inszenierung mit diesen Kriegsmetaphern. Ne? Also ich, der Mann, gehe jetzt in den Krieg gegen das Virus. Erstmal versuche ich das vielleicht einfach zu ignorieren, weil es meinen eigentlichen Ansprüchen, nämlich eine gute Wirtschaft oder, weiß ich nicht, eine konservative Familienpolitik, da kommt es mir irgendwie dazwischen. Aber wenn ich dann eingesehen habe, dass ich was machen muss, dann verwende ich vor allen Dingen eben Kriegsmetaphern, also dieses Soldatische und dieses Aggressive. Das Problem ist natürlich, dass man mit dem Virus einen schlechten Sparringspartner gefunden hat, ja, der also nicht zurückschießt und nicht zurücktwittert, sondern der einfach da ist, ja, und man jetzt auch nicht so vielen anderen die Schuld dafür in die Schuhe schieben kann. Da merkt man, dass viele an ihre Grenzen geraten, wenn sie es mit so einem Phänomen zu tun bekommen haben. Aber die weiblichen Repräsentantinnen von einigen Staaten haben da irgendwie anders gehandelt, ja. Also die haben schon irgendwie kommunikativer, kooperativer, aber doch konsequent sozusagen ihr Ding durchgezogen und haben, das müssen wir jetzt auch mal so feststellen, Erfolg gehabt damit. Was passiert, wenn man als vermeintlich starker, unbesiegbarer Mann auf öffentlicher Bühne verwundet wird, sieht man an Boris Johnson. Im März, als die Pandemie längst da war, schüttelt der britische Premier noch extra theatralisch viele Hände in den Krankenhäusern. Ende März dann diese Nachricht auf Twitter. I've developed mild symptoms of the coronavirus. Ich habe milde Symptome des Coronavirus entwickelt. Erhöhte Temperatur und ein anhaltender Husten. Ich arbeite von zu Hause aus und isoliere mich selbst. Dank moderner Technik kann ich weiterhin mit meinem Team kommunizieren und ohne Zweifel den nationalen Kampf gegen das Coronavirus anführen. Aus dem Regieren aus dem Homeoffice wurde nichts. Boris Johnsons Infektion hat sich verschlimmert. Am Abend kam er auf die Intensivstation. Außenminister Dominic Raab hat die Amtsgeschäfte übernommen. Nach 3 Tagen auf der Intensivstation erholt Boris Johnson sich langsam. Seit seiner Rückkehr in die Downing Street Ende April hat er eine neue Mission. Unbedingt eine zweite Welle verhindern. Geläutert, aber trotzdem wieder im Kampfmodus. Auch der brasilianische Präsident Bolsonaro hat sich inzwischen mit dem Virus infiziert. Und trägt jetzt Maske. So wie Donald Trump. Dass im Moment so viele Männer mit toxischen Verhaltensweisen gleichzeitig an der Macht sind, ist kein Zufall, sagt die Professorin Katja Sabisch. Diese toxische Männlichkeit geht natürlich einher mit so einem erstarkenden Rechtspopulismus. Und der ist darauf zurückzuführen, dass viele unsicher sind, viele Menschen aufgrund der Komplexität der Welt. Ja, also es ist halt nicht einfach, die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, aber es gibt ein großes Bedürfnis danach. Und toxische Männlichkeit oder rechtspopulistische Männlichkeiten haben natürlich einfache Antworten. Ne? Also die haben die Antwort, wir möchten keine Migration. Ja, wir möchten, dass weiße Menschen herrschen. Wir möchten nicht, dass es irgendwie eine Unordnung im Geschlechterverhältnis gibt. Unordnung im Geschlechterverhältnis meint nicht nur Frauen, die Karriere machen wollen und Männer, die Kinder versorgen. Unordnung heißt auch queer, trans oder inter. Was das in der Praxis bedeutet, hat Donald Trump erst Mitte Juni wieder gezeigt. In einem Gesetz zum Schutz der Bürgerrechte im Gesundheitssystem hatte Barack Obama die Definition von Geschlecht so ausgeweitet, dass auch Transmenschen eingeschlossen sind. Donald Trump strich die Formulierung. Ausgerechnet im Juni, dem Pride Month. Trumps Motto: Ordnung geht vor Menschenrecht. Dabei waren wir eigentlich schon weiter, sagt Katja Sabisch. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Matthias Platzek erinnern. Der hatte damals mal ein Foto von sich gepostet oder es war in den Medien mit nacktem Oberkörper und einem Baby auf dem Arm. Ja, dafür wurde er sehr gelobt, weil es so eine andere Form von Männlichkeit natürlich zeigt, nämlich eine fürsorgende, eine empathische Männlichkeit, so eine neue Vätermännlichkeit, sage ich mal. Dieses Bild ist zum Beispiel mit dem 11. September nicht mehr möglich geworden in der Form. Da haben wir auf einmal 11. September als ein Ereignis von außen, haben wir mehr Männer gesehen wie Putin, die mit nacktem Oberkörper auf Entenjagd gehen. Ja, also da war dieses Krieg martialische, sehr viel mehr in den Medien. Und wir haben diese andere Form von Männlichkeit, eine fürsorgende, eine empathische, eine kooperative, viel, viel weniger gesehen. Trotzdem gibt es Hoffnung. Immer mehr Väter gehen in Elternzeit, sind mit ihrem Baby in der Trage unterwegs und wechseln leidenschaftlich Windeln. Vor 20 Jahren undenkbar. Daniel wächst in einer Kleinstadt im Allgäu auf. Er ist ein fröhlicher Teenager, bei seinen Freunden beliebt. Sein Vater ist Vulkaniseur, hat ein Autoreifengeschäft. Als Daniel 18 wird, schlägt sein Vater ihm einen Deal vor. Er bekommt ein eigenes Auto, wenn er verspricht, nicht zu rasen. Seinen Freunden erzählt Daniel, dass er nicht weiß, ob er das Angebot annehmen soll. Schließlich wolle er schon heizen, ein Allgäuer Begriff für schnell fahren. Eines Tages fährt Daniel auf der Landstraße und knallt frontal in einen LKW. Daniel wurde nur 19 Jahre alt. 75% aller Menschen, die 2018 auf deutschen Straßen ums Leben gekommen sind, waren männlich. Über alle Altersgrenzen hinweg ist das Risiko für Männer höher. Besonders groß ist es zwischen 18 und 24 Jahren. In dieser Altersspanne sterben 4-mal so viele Männer. Toxic Driver. Ein Grund dafür, dass Männer häufiger in schwere Unfälle verwickelt sind, ist ihr Risikoverhalten. Vor allem weiße Männer unterschätzen Risiken systematisch, wie eine Studie der University of California zeigt. Warum, ist noch nicht geklärt, sagt die Professorin Gertraud Stadler von der Charité in Berlin. Es kann sein, dass Frauen und Männer mit Minoritätshintergrund, dass die Erfahrung machen, dass sie weniger kontrollieren können im täglichen Leben. Also Frauen müssen auch durch die Sorgearbeit, also sind die gewohnt, dass sie nicht so viel kontrollieren können und dass immer sozusagen das Risiko besteht, dass ihnen da was in die Quere kommt, weil man diese Sachen nicht so gut planen kann. Und die Erfahrung haben vielleicht auch Männer mit Minoritätshintergrund stärker, dass sie weniger Kontrolle und Planbarkeit im Leben haben. Und deswegen sind die dann vielleicht eher so darauf ausgerichtet, Risiken halt ernst zu nehmen und auch zu erkennen und sie vielleicht auch höher einzuschätzen. Risikobereitschaft ist nicht immer negativ. Wer nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, gründet kein Start-up, investiert nicht in Fonds. Wenn aber Gefahren unterschätzt werden, kann das tödlich enden. Zum Beispiel, wenn man betrunken in den See springt. Laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft ein männliches Phänomen. 80% aller Ertrunkenen sind Männer. Oder wenn man sich ein illegales Autorennen auf dem Kudamm in Berlin liefert, so wie Hamdi H. und Marvin N., die 2016 mit ihrer toxischen Männlichkeit einen Unbeteiligten umgebracht haben. Wo das coole Raser-Image herkommt, sieht man im Netz. Auf einem der vielen Tacho-Videos auf YouTube. Deutsche Autobahn, jetzt geht los! Männer filmen während der Fahrt mit 300 km/h ihren Tacho und bekommen dafür knapp 12 Millionen Views und 100.000 Likes. Oder man schaut auf die Kinoleinwand. In The Fast and the Furious fahren Paul Walker und Vin Diesel illegale Autorennen. Allerdings nur bis Teil 7. In den letzten beiden Filmen konnte Paul Walker nicht mehr mitfahren, weil er wegen überhöhter Geschwindigkeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Echte Kerle reden nicht über Gefühle, wollen oder können immer und weinen nicht. Außer wenn ihr Fußballverein verliert. Apropos Fußball, der perfekte Nährboden für toxische Männlichkeit. Wie eine aktuelle Recherche der Sportschau gezeigt hat, ist das Fußballstadion ein schwieriger Ort für Frauen. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Sexismus und Übergriffe auf weibliche Fans. Aber auch für Männer ist das Stadion keine Wohlfühloase, vor allem, wenn sie nicht hetero sind. Auch 2020 ist der Schiri noch eine Schwuchtel, wenn er schlecht pfeift und Homosexualität ein Tabu. Der Grund? Fußball ist ein Männerbund, sagt die Soziologieprofessorin Katja Sabisch. Männerbünde haben nämlich auch eine große körperliche Affinität. Also sie sehen das auf dem Platz, ne? Wenn vorgeschossen wird, nehmen sich alle in den Arm und küssen sich. Und auf der Tribüne ist es ja ähnlich, wenn man feiert gemeinsam. Und dieses Berührungssystem funktioniert nur, so die Theorie, wenn es eben nicht den Verdacht gibt, dass irgendjemand homosexuell ist. Und aus dem Grund wird es auch so stark tabuisiert. Ja? Also es gibt ja erste Versuche, dass zum Beispiel der DFB auch sagt, für uns ist Homosexualität kein Problem und so. Das ist natürlich alles sehr lobenswert, aber da vor 60.000 Leuten sich als schwuler Spieler zu outen, ist dann vielleicht doch nicht so ratsam, weil Männerbünde eben anders funktionieren. Das ist doch total toxisch. Ja, das ist sehr, sehr toxisch. Also ich glaube auch, dass es im Fußball oder vielleicht auch insgesamt in Männerbünden zum toxischen Verhalten kommt, weil die eben so traditional aufgestellt sind. Ne? Männerbund könnte eben auch noch sein Burschenschaften, vielleicht auch die Polizei und das Militär. Wir sehen da ja, dass dieser Zusammenhalt und auch dieses Schweigen und Geheimnisse, dass das alles eine große Rolle spielt und eben auch zum Teil destruktiv ist. Und deshalb würde ich schon sagen, dass toxische Verhaltensweisen in Männerbünden natürlich vermehrt auftreten, ja, weil die auch nochmal identitätsstiftend sind. Neben Homophobie gibt es im Fußballumfeld noch ein Problem mit toxischer Männlichkeit: Gewalt. Aber nicht nur dort. Die polizeiliche Kriminalstatistik von 2019 zeigt, Gewalt ist männlich. Von den knapp über 2 Millionen Tatverdächtigen bei allen Straftaten insgesamt waren über 1,5 Millionen Männer. Männer sind nicht nur häufiger Täter, sondern auch Opfer. Bei Gewalt gibt es keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Sie ist auch für den Täter ätzend und beschämend. Das weiß ich seit einem Nachbarschaftsfest letztes Jahr im Sommer. Ein betrunkener Nachbar griff meinen Vater an, nahm ihn immer wieder in den Würgegriff. Der Grund: Mein Vater hatte ihn zuvor, nett gemeint, in den Arm genommen. Körperkontakt zwischen Männern, unerträglich für toxische Männlichkeit. Bei allem Unverständnis den Tätern gegenüber, ich kann bis heute sehen, dass mein Nachbar unter dem Vorfall leidet. Wir hatten uns immer gut verstanden. Jetzt kann er mir nicht mehr in die Augen sehen. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Around like no one knows, think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Toxische Männlichkeit ist ein Problem. Für Frauen, die Gesellschaft, für nicht-binäre Menschen und für Männer. Zum Beispiel, wenn sie nicht dem gängigen Männerbild entsprechen. So wie Patrick. Patricks Schulzeit ist schwierig. In der Grundschule in Nordrhein-Westfalen ist er eines der wenigen deutschen Kinder. Wird deshalb oft zur Zielscheibe. Auf dem Gymnasium geht es weiter. Die ersten 3 Jahre wird er gemobbt, ständig wird hinter seinem Rücken getuschelt. Patrick ist anders. Er mag Disney-Filme und Standardtänze, hängt am liebsten bei den Mädchen ab. Eine feste Freundin hat er in seiner Jugend nicht. 3-mal fragen seine Eltern ihn, ob er schwul sei. Nach der Schule macht er ein Praktikum als Erzieher im Kindergarten. Nach dem ersten Tag weiß er, das ist es, das will er beruflich machen. Als er zu Hause davon erzählt, kassiert er von seinem Vater den Anschiss seines Lebens. Patrick ist nicht schwul. Er ist inzwischen verheiratet, wird bald Vater und ist beruflich als selbstständiger Berater sehr erfolgreich. Er gehört zu meinen engsten Freunden und ist, trotz Fußball, Bart und Bier, der untoxischste Mann, den ich persönlich kenne. Für Männer in seinem Bekanntenkreis manchmal ein Problem. Sie trauen ihm nicht zu, dass er in seiner Firma seinen Mann steht, ziehen ihn deswegen auf. Auch wenn er sagt, dass es ihm nichts ausmacht. Es zeigt, wie toxisch die Vorstellung von Männlichkeit in unserer Gesellschaft ist. Übrigens unabhängig vom Geschlecht. Es gibt Frauen, die Männer Weichei oder Memme nennen und sie damit degradieren. Die sagen, ein Mann muss ein bisschen ein Arschloch sein. Die australische Wissenschaftlerin Revan Cornell hat dafür einen Begriff gefunden: hegemoniale Männlichkeit. Soziologin Katja Sabisch erklärt, was der Begriff bedeutet. Er bedeutet, dass es ein ganz bestimmtes Bild, eine ganz bestimmte Vorstellung oder eine Leitidee von Männlichkeit gibt, die über verschiedene soziale Milieus hinaus gültig ist. Ja, also, dass sich eben viele Männer an einem bestimmten Männlichkeitsbild orientieren und dem vielleicht auch nacheifern. Das ist aber eigentlich nicht der Clou an dem Begriff, sondern der Clou ist eben dieser Begriff hegemonial, denn da steht nicht irgendwie ein bestimmter Mann, der großartige Eigenschaften hat und herrscht über alles andere, sondern diese Spitzenposition, sage ich mal, wird diesem Mann auch zugesprochen von anderen Männern, aber eben auch von Frauen. Männlichkeit funktioniert nur, wenn sich alle einig sind. Kein Top-Down-Ansatz, sondern gesellschaftlicher Konsens. Bis zu einem gewissen Grad lassen wir toxische Verhaltensweisen also zu. Ich habe während der Recherche gemerkt, an welchen Stellen ich selbst ein toxisches Bild von Männlichkeit habe. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit meinem Mann vor vielen Jahren. Er erzählte mir, dass er Angst hat, in eine Schlägerei zu geraten. Ich war ehrlich irritiert. Auch wenn es nicht alltäglich war, in meiner Kindheit und Jugend war es für mich normal, dass Männer sich prügeln. Als Teenagerin durfte ich abends nur dann länger ausgehen, wenn mein Freund dabei war. Sollte es Probleme geben, wäre er ja da. Eigentlich absurd. Als würde ich daneben stehen und mir das Spektakel dann wie eine Prinzessin ansehen. Bis heute hat mein Mann sich noch nie geprügelt. Und inzwischen will ich, dass das so bleibt. Weder er, noch mein Vater, noch mein Sohn, noch all die anderen Männer in meinem Freundes- und Familienkreis sollen Gewalt erfahren, unnötig leiden oder zu früh sterben. So wie mein Opa. Was können wir also tun, damit es weniger toxische Männlichkeit gibt? Der Sozialpädagoge Sebastian Tippe ist überzeugt davon, dass Männer toxisches Verhalten verlernen können. Er macht feministische Jungenarbeit, gibt Workshops für Kinder und Erwachsene. Auch weil er findet, dass nicht Frauen die Verantwortung dafür tragen sollten, dass Männer sich nicht mehr toxisch verhalten. Das Problem? Männer reagieren oft abwehrend. Es wird sehr schnell damit argumentiert, dass sie ja kein Vergewaltiger seien und toxische Männlichkeit wird ja sofort gleichgesetzt mit ein Mann ist Vergewaltiger. Dass das natürlich viel, viel früher beginnt und toxische Männlichkeit ein riesengroßes Kontinuum an Verhaltens- und Denkweisen und auch Präsentationsweisen ist, wird da gar nicht thematisiert. Männer fühlen sich angegriffen, sie sind der Meinung, dass sie nicht toxisch sind und reagieren da sehr, sehr stark gegen. Sebastian Tippe hat auf Facebook die Gruppe Toxische Männlichkeit erkennen, reflektieren und verändern gegründet und schreibt gerade ein Buch, das im Herbst erscheinen wird. Darin gibt er auch konkrete Tipps, wie Männer toxische Männlichkeit bekämpfen können. Zum Beispiel, dass sie überhaupt erstmal anerkennen, dass Geschlecht eine soziale Kategorie ist. Also das heißt, dass das, was sie als männlich erachten, sie gelernt haben. Und somit ist natürlich auch veränderbar. Und dass sie sich daraus resultierend mit Feminismus, mit Männlichkeit, mit toxischen Anteilen erstmal beschäftigen. Also auch wirklich inhaltlich beschäftigen. Um dann sich auch bewusst zu machen, und das ist, finde ich, einer der ersten Knackpunkte, wo viele Männer sicherlich gegenreagieren, dass sie sich eingestehen, dass sie in unterschiedlichsten Situationen auch schon Täter gewesen sind. Und Täter heißt nicht automatisch Vergewaltiger, aber Täter heißt auch, dass ich den Raum nehme, den Frauen eigentlich gehört. Dass ich Frauen unterbreche, dass ich Frauen, weil ich ein Mann bin, die Welt erklären möchte. Im Alltag rät er Männern, anderen Männern Feedback zu geben, wenn sie sehen, dass die sich gerade toxisch verhalten. Und das beginnt schon, wenn sie zu laut sind oder zu breitbeinig dasitzen. Also bei Manspreading, Mansplaining oder He-Peating. Aus Solidarität zu Frauen können Männer zum Beispiel von sich aus die Straßenseite wechseln, wenn ihnen nachts im Dunkeln eine Frau entgegenkommt. Im Kampf gegen toxische Männlichkeit sieht Sebastian Tippe aber auch die Politik in der Verantwortung. Es muss auch in Lehrplänen mitgedacht werden. Es muss Schulungen und Fortbildungen für Lehrkräfte geben. Auch die Schulbücher sind ja sehr traditionell noch angelegt. Ich habe die Forderung, dass wir gleiche Bezahlung benötigen. Eine Frauenquote brauchen wir. Dass wir Parität im Parlament und in der Justiz benötigen. Und dass Projekte, die sich feministisch positionieren und Männerbilder dekonstruieren wollen, dass die auch von Bund und Land gefördert werden müssen, also finanziell. Dass Eltern informiert werden, was in der Erziehung für eine gleichberechtigte Gesellschaft wichtig ist. Eine gleichberechtigte Gesellschaft heißt, dass Frauen gleich viel verdienen wie Männer, dass es genauso viele Frauen in den Parlamenten und den DAX-Vorständen gibt wie Männer und dass Frauen nicht die ganze unbezahlte Care-Arbeit alleine verrichten. Aber gleichberechtigt heißt eben auch, dass ein kleiner Junge mit Puppen spielen, Erzieher werden und Röcke tragen darf. Gleichberechtigt heißt, dass ein Mann vor Schreck schreien darf wie Ned Flanders aus den Simpsons und dass er Disney-Filme toll finden darf. Und zwar ohne, dass seine Eltern ihn deswegen dreimal fragen, ob er schwul ist. Und gleichberechtigt heißt, dass ein Mann, der rechtzeitig und regelmäßig zum Arzt geht, nicht als unmännlich gilt und die Chance hat, genauso lange zu leben wie eine Frau. Damit das gelingt, brauchen wir auch gute Vorbilder. Weniger Trump, ein bisschen mehr Obama. Weniger Kanye West, ein bisschen mehr Drake. Weniger Joko und Klaas, ein bisschen mehr Queer Eye. Kleine Jungs brauchen große Jungs, an denen sie sich orientieren können. Damit sie später als Väter ihren Söhnen eine Männlichkeit vorleben können, die nicht toxisch, sondern konstruktiv ist. Livi sah Großeltern, junge Eltern, reiche Männer und nicht so reiche Männer. Er sah stolze Männer, Armeemänner, junge Männer, alte Männer, Bikermänner, schlaue Männer, sogar Bäckermänner weinen. Und tatsächlich, Männer weinten überall. Auf dem Nachhauseweg dachte Levi über all das nach, was er gesehen hatte. Als Levi nach Hause kam, hatte Papa Tränen in den Augen. »Warum weinst du?«, fragte Levi. »Es war dein erster Tag an einer neuen Schule«, sagte Papa, »und ich hatte Angst.« »Papa, Männer weinen doch«, sagte dann Levi. Das war Toxische Männlichkeit. Warum Männer Feministen werden sollten. Sendung von Nicole Figocello. Ich sprüh's auf jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Ich sprüh's auf jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Es sprachen Michael Bartle, Jerzy May und die Autorin. Ton und Technik Monique Sänger. Produktion Barbara Streidel. Redaktion Caroline von Lozo.